Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Erster Aufzug, 6. bis 11. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 6. Auftritt. Karl, Sorel, Du Châtel. Karl. Ist denn die Krone ein so einzig Gut? Ist es so bitter schwer, davon zu scheiden? Ich kenne, was noch schwerer sich erträgt, von diesen trotzig herrischen Gemütern sich meistern lassen, von der Gnade leben hochsinnig eigenwilliger Vasallen, das ist das Harte für ein edles Herz und bitterer als dem Schicksal unterliegen. Zu Du Châtel, der noch zaudert. Tu, was dir befohlen. Du Châtel wirft sich zu seinen Füßen. O mein König! Karl. Es ist beschlossen. Keine Worte weiter. Du Châtel. Mach Frieden mit dem Herzog von Burgund, sonst seh ich keine Rettung mehr für dich. Karl. Du rätst mir dieses, und dein Blut ist es, womit ich diesen Frieden soll versiegeln. Du Châtel. Hier ist mein Haupt. Ich hab es oft für dich gewagt in Schlachten, und ich leg es jetzt für dich mit Freuden auf das Blutgerüste. Befriedige den Herzog, überliefre mich der ganzen Strenge seines Zorns und lass mein fließend Blut den alten Hass versöhnen. Karl blickt ihn eine Zeit lang gerührt und schweigend an. Ist es denn wahr? Steht es so schlimm mit mir, dass meine Freunde, die mein Herz durchschauen, den Weg der Schande mir zur Rettung zeigen? Ja, jetzt erkenn ich meinen tiefen Fall, denn das Vertraun ist hin auf meine Ehre. Du Châtel, bedenk! Karl, kein Wort mehr, bringe mich nicht auf! Müsst ich 10 Reiche mit dem Rücken schauen, ich rette mich nicht mit des Freundes Leben. Tu, was ich dir befohlen. Geh und lass mein Heergerät einschiffen. Du Châtel. Es wird schnell getan sein. Steht auf und geht. Angers Sorel weint heftig. 7. Auftritt. Karl und Angers Sorel. Karl. Ihre Hand fassend. Sei nicht traurig, meine Angers. Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich. Wir gehen in ein glücklicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölkter Himmel und leichtere Lüfte wehen und sanftere Sitten empfangen uns. Da wohnen die Gesänge und schöner blüht das Leben und die Liebe. Sorel. O, muss ich diesen Tag des Jammers schauen? Der König muss in die Verbannung gehen, der Sohn auswandern aus des Vaters Hause und seine Wiege mit dem Rücken schauen. O angenehmes Land, das wir verlassen, nie werden wir dich freudig mehr betreten. 8. Auftritt. La Hire kommt zurück. Karl und Sorel. Sorel. Ihr kommt allein? Ihr bringt ihn nicht zurück? Indem sie ihn näher ansieht. La Hire, was gibt's? Was sagt mir euer Blick? Ein neues Unglück ist geschehen. La Hire. Das Unglück hat sich erschöpft und Sonnenschein ist wieder. Sorel. Was ist's? Ich bitt euch. La Hire zum König. Ruf die Abgesandten von Orléans zurück. Karl. Warum? Was gibt's? La Hire. Ruf sie zurück, dein glück hat sich gewendet, ein treffen ist geschehn, du hast gesiegt. Sorel: gesiegt, o himmlische musik des wortes! Karl: La Hire, dich täuscht ein fabelhaft gerücht! Gesiegt! Ich glaub an keine Siege mehr! La Hire: o, du wirst bald noch größre Wunder glauben! Da kommt der Erzbischof, er führt den Bastard in deinen Arm zurück. Sorel: o schöne Blume des Siegs, die gleich die edeln Himmelsfrüchte Fried und Versöhnung trägt. Neunter Auftritt. Erzbischof von Reims, Dunois, Du Châtel mit Raoul, einem geharnischten Ritter, zu den vorigen. Erzbischof führt den Bastard zu dem König und legt ihre Hände ineinander. Umarmt euch, Prinzen, lasst allen Groll und Hader jetzo schwinden, dass sich der Himmel selbst für uns erklärt. Dunois umarmt den König. Karl: reißt mich aus meinem Zweifel und Erstaunen, was kündigt dieser feierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel? Erzbischof führt den Ritter hervor und stellt ihn vor den König. Redet. Raoul: wir hatten 16 Fähnlein aufgebracht, lothringisch Volk, zu deinem Heer zu stoßen, und Ritter Baudricourt aus Vaucouleurs war unser Führer. Als wir nun die Höhen bei Vermanton erreicht und in das Tal, das die Yonne durchströmt, herunterstiegen, da stand in weiter Ebene vor uns der Feind, und Waffen blitzten, da wir rückwärts sahen. Umrungen sahen wir uns von beiden Heeren, nicht Hoffnung war, zu siegen noch zu fliehn. Da sank dem Tapfersten das Herz, und alles, verzweiflungsvoll, will schon die Waffen strecken. Als nun die Führer miteinander noch Rat suchten und nicht fanden, sieh, da stellte sich ein seltsam Wunder unsern Augen dar. Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötzlich trat eine Jungfrau, mit behelmtem Haupt wie eine Kriegesgöttin, schön zugleich und schrecklich anzusehen. Um ihren Nacken in dunkeln Ringen fiel das Haar. Ein Glanz vom Himmel schien die Hohe zu umleuchten, als sie die Stimm erhub und also sprach: was zagt ihr, tapfre Franken, auf den Feind? Und wären sein mehr denn des Sands im Meere, Gott und die heilge Jungfrau führt euch an. Und schnell dem Fahnenträger aus der Hand riss sie die Fahn, und vor dem Zuge her mit kühnem Anstand schritt die Mächtige. Wir, stumm vor Staunen, selbst nicht wollend, folgen der hohen Fahn und ihrer Trägerin, und auf den Feind gerad an stürmen wir. Der, hoch betroffen, steht bewegungslos, mit weit geöffnet starrem Blick das Wunder anstaunend, das sich seinen Augen zeigt. Doch schnell, als hätten Gottes Schrecken ihn ergriffen, wendet er sich um zur Flucht, und Wehr und Waffen von sich werfend, entscharrt das ganze Heer sich im Gefilde. Da hilft kein Machtwort, keines Führers Ruf, vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschaun, stürzt Mann und Ross sich in des Flusses Bette und lässt sich würgen ohne Widerstand. Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen. 2000 feinde deckten das gefild, die nicht gerechnet, die der fluss verschlang, und von den unsern ward kein mann vermißt. Karl: Seltsam, bei gott, höchst wunderbar und seltsam. Sorel: Und eine jungfrau wirkte dieses wunder? Wo kam sie her? Wer ist sie? Raoul: Wer sie sei, will sie allein dem könig offenbaren. Sie nennt sich eine Seherin und gottgesendete Prophetin und verspricht, Orléans zu retten, eh der Mond noch wechselt. Ihr glaubt das Volk und dürstet nach Gefechten. Sie folgt dem Heer, gleich wird sie selbst hier sein. Man hört Glocken und ein Geklirr von Waffen, die aneinander geschlagen werden. Hört ihr den Auflauf, das Geläut der Glocken? Sie ist's, das Volk begrüßt die Gottgesandte. Karl zu Du Chalet: Führt sie herein. Zum Erzbischof: Was soll ich davon denken? Ein Mädchen bringt mir Sieg, und eben jetzt, da nur ein Götterarm mich retten kann. Das ist nicht in dem Laufe der Natur, und darf ich, Bischof, darf ich Wunder glauben? Viele Stimmen hinter der Szene: Heil, heil der Jungfrau, der Erretterin! Karl: Sie kommt. Zu Dunois: Nehmt meinen Platz ein, Dunois. Wir wollen dieses Wundermädchen prüfen. Ist sie begeistert und von Gott gesandt, wird sie den König zu entdecken wissen. Dunois setzt sich, der König steht zu seiner Rechten, neben ihm Angers Sorel, der Erzbischof mit den übrigen gegenüber, dass der mittlere Raum leer bleibt. Zehnter Auftritt. Die vorigen, Johanna, begleitet von den Ratsherren und vielen Rittern, welche den Hintergrund der Szene anfüllen. Mit edlem Anstand tritt sie vorwärts und schaut die Umstehenden der Reihe nach an. Dunois, nach einer tiefen feierlichen Stille: Bist du es, wunderbares Mädchen? Johanna unterbricht ihn, mit Klarheit und Hoheit ihn anschauend: Bastard von Orléans, du willst Gott versuchen. Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt. An diesen größeren bin ich gesendet. Sie geht mit entschiedenem Schritt auf den König zu, beugt ein Knie vor ihm und steht sogleich wieder auf, zurücktretend. Alle Anwesenden drücken ihr Erstaunen aus. Dunois verlässt seinen Sitz und es wird Raum vor dem König. Karl: Du siehst mein Antlitz heut zum ersten Mal. Von wannen kommt dir diese Wissenschaft? Johanna: Ich sah dich, wo dich niemand sah als Gott. Sie nähert sich dem König und spricht geheimnisvoll: In jüngst verwichener Nacht, besinn dich, als alles um dich her in tiefem Schlaf begraben lag, da standst du auf von deinem Lager und tatst ein brünstiges Gebet zu Gott. Lass die hinausgehen, und ich nenne dir den Inhalt des Gebets. Karl: Was ich dem Himmel vertraut, brauch ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehens, so zweifle ich nicht mehr, dass dich Gott begeistert. Johanna: Es waren drei Gebete, die du tatst. Gib wohl acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne. Zum ersten flehtest du den Himmel an, wenn Unrecht gut an dieser Krone hafte, wenn eine andre schwere schuld noch nicht gebüßt von deiner väter zeiten her diesen tränenvollen krieg herbeigerufen dich zum opfer anzunehmen für dein volk und auszugießen auf dein einzig haupt die ganze schale seines zorns karl tritt mit schrecken zurück wer bist du mächtig wesen woher kommst du alle zeigen ihr erstaunen johanna du tatst dem himmel diese zweite bitte wenn es sein hoher schluß und wille sei das zepter deinem stamme zu entwinden dir alles zu entziehn was deine väter die könige in diesem reich besaßen drei einz'ge güter flehtest du ihn an dir zu bewahren die zufriedne brust des freundes herz und deiner agnes liebe könig verbirgt das gesicht heftig weinend große bewegung des erstaunens unter den anwesenden nach einer pause soll ich dein dritt gebet dir nun noch nennen karl genug ich glaube dir so viel vermag kein mensch dich hat der höchste gott gesendet erzbischof wer bist du heilig wunderbares mädchen welch glücklich land gebar dich sprich wer sind die gottgeliebten eltern die dich zeugten johanna ehrwürd'ger herr johanna nennt man mich ich bin nur eines hirten niedre tochter aus meines königs flecken domremy der in dem kirchensprengel liegt von toul und hütete die schafe meines vaters von kind auf und ich hörte viel und oft erzählen von dem fremden inselvolk das über meer gekommen uns zu knechten zu machen und den fremdgebornen herrn uns aufzuzwingen der das volk nicht liebt und daß sie schon die große stadt paris inn hätten und des reiches sich ermächtigt da rief ich flehend gottes mutter an von uns zu wenden fremder ketten schmach uns den einheimschen könig zu bewahren und vor dem dorf wo ich geboren steht ein uralt muttergottesbild zu dem der frommen pilgerfahrten viel geschahn und eine heilge eiche steht daneben durch vieler wunder segenskraft berühmt und in der eiche schatten saß ich gern die herde weidend denn mich zog das herz und ging ein lamm mir in den wüsten bergen verloren immer zeigte mir's der traum wenn ich im schatten dieser eiche schlief und einsmals als ich eine lange nacht in frommer andacht unter diesem baum gesessen und dem schlafe widerstand da trat die heilige zu mir ein schwert und fahne tragend aber sonst wie ich als schäferin gekleidet und sie sprach zu mir ich bin's steh auf johanna laß die herde dich ruft der herr zu einem anderen geschäft nimm diese fahne dieses schwert umgürte dir damit vertilge meines volkes feinde und führe deines herren sohn nach reims und krön ihn mit der königlichen krone ich aber sprach wie kann ich solcher tat mich unterwinden eine zarte magd unkundig des verderblichen gefechts und sie versetzte eine reine jungfrau vollbringt jedwedes herrliche auf erden wenn sie der irdschen liebe widersteht sieh mich an! Eine keusche Magd wie du hab ich den Herrn, den Göttlichen geboren, und göttlich bin ich selbst. Und sie berührte mein Augenlid, und als ich aufwärts sah, da war der Himmel voll von Engelknaben, die trugen weiße Lilien in der Hand, und süßer Ton verschwebte in den Lüften. Und so drei Nächte nacheinander ließ die Heilige sich sehn und rief: Steh auf, Johanna, dich ruft der Herr zu einem anderen Geschäft. Und als sie in der dritten Nacht erschien, da zürnte sie, und scheltend sprach sie dieses Wort: Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden, das harte Dulden ist ihr schweres Los, durch strengen Dienst muß sie geläutert werden, die hier gedienet ist dort oben groß. Und also sprechend ließ sie das Gewand der Hirtin fallen, und als Königin der Himmel stand sie da im Glanz der Sonnen, und goldne Wolken trugen sie hinauf, langsam verschwindend in das Land der Wonnen. Alle sind gerührt. Agnes Sorel, heftig weinend, verbirgt ihr Gesicht an des Königs Brust. Erzbischof, nach einem langen Stillschweigen: Vor solcher göttlicher Beglaubigung muß jeder Zweifel irdscher Klugheit schweigen. Die Tat bewährt es, daß sie Wahrheit spricht. Nur Gott allein kann solche Wunder wirken. Dunois: Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub ich, der reinen Unschuld ihres Angesichts. Karl: Und bin ich Sünd'ger solcher Gnade wert, untrüglich allerforschend Aug, du siehst mein Innerstes und kennest meine Demut. Johanna: Der hohen Demut leuchtet hell dort oben. Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben. Karl: So werd ich meinen Feinden widerstehn? Johanna: Bezwungen leg ich Frankreich dir zu Füßen. Karl: Und Orléans, sagst du, wird nicht übergehen? Johanna: Eh siehest du die Loire zurückfließen. Karl: Werd ich nach Reims als Überwinder ziehn? Johanna: Durch tausend Feinde führ ich dich dahin. Alle anwesende Ritter erregen ein Getöse mit ihren Lanzen und Schilden und geben Zeichen des Muts. Dunois: Stell uns die Jungfrau an des Heeres Spitze, wir folgen blind, wohin die Göttliche uns führt. Ihr Seherauge soll uns leiten, und schützen soll sie dieses tapfre Schwert. La ihr, nicht eine Welt in Waffen fürchten wir, wenn sie ein Heer vor unsern Scharen zieht. Der Gott des Sieges wandelt ihr zur Seite, sie führ uns an, die Mächtige im Streite. Die Ritter erregen ein großes Waffengetös und treten vorwärts. Karl: Ja, heilig Mädchen, führe du mein Heer, und seine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns der Kronfeldherr im Zorn zurückgesendet, hat eine würdigere Hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, und sei fortan. Johanna: Nicht also, edler Dauphin, nicht durch dies Werkzeug irdischer Gewalt ist meinem Herrn der sieg verliehn. Ich weiß ein ander schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der geist mich lehrte. Sende hin und lass es holen. Karl: Nenn es, Johanna. Johanna: Sende nach der alten Stadt vier Bäu. Dort auf St. Kathrinens Kirchhof ist ein Gewölb, wo vieles Eisen liegt, von alter Siegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ist drunter, das mir dienen soll. An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen, die auf der Klinge eingeschlagen sind. Dies Schwert lass holen, denn durch dieses wirst du siegen. Karl: Man sende hin und tue, wie sie sagt. Johanna: Und eine weiße Fahne lass mich tragen, mit einem Saum von Purpur eingefasst. Auf dieser Fahne sei die Himmelskönigin zu sehen mit dem schönen Jesusknaben, die über einer Erdenkugel schwebt, denn also zeigte mir's die heilge Mutter. Karl: Es sei so, wie du sagst. Johanna zum Erzbischof: Ehrwürdger Bischof, legt eure priesterliche Hand auf mich und sprecht den Segen über eure Tochter. Kniet nieder. Erzbischof: Du bist gekommen, Segen auszuteilen, nicht zu empfangen. Geh mit Gottes Kraft, wir aber sind Unwürdige und Sünder. Sie steht auf. Edelknecht: Ein Herold kommt vom engelländschen Feldherrn. Johanna: Lass ihn eintreten, denn ihn sendet Gott. Der König winkt dem Edelknecht, der hinausgeht. Elfter Auftritt, der Herold zu den vorigen. Karl: Was bringst du, Herold? Sage deinen Auftrag. Herold: Wer ist es, der für Karlen von Valois, den Herzog von Ponthieu, das Wort hier führt? Dunois: Nichtswürdger Herold, niederträchtger Bube! Erfrechst du dich, den König der Franzosen auf seinem eignen Boden zu verleugnen? Dich schützt dein Wappenrock, sonst solltest du. Herold: Frankreich erkennt nur einen einzigen König, und dieser lebt im engelländischen Lager. Karl: Seid ruhig, Vetter. Deinen Auftrag, Herold. Herold: Mein edler Feldherr, den des Blutes jammert, das schon geflossen und noch fließen soll, hält seiner Krieger Schwert noch in der Scheide, und ehe Orléans im Sturme fällt, lässt er noch gütlichen Vergleich dir bieten. Karl: Lass hören. Johanna tritt hervor. Sire, lass mich an deiner Statt mit diesem Herold reden. Karl: Tu das, Mädchen, entscheide du, ob Krieg sei oder Friede. Johanna zum Herold: Wer sendet dich und spricht durch deinen Mund? Herold: Der Britenfeldherr Graf von Salisbury. Johanna: Herold, du lügst, der Lord spricht nicht durch dich, nur die Lebendigen sprechen, nicht die Toten. Herold: Mein Feldherr lebt in Fülle der Gesundheit und Kraft und lebt euch allen zum Verderben. Johanna: Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen streckt ihn ein Schuss aus Orléans zu Boden, als er vom Turm La Tournelle niedersah. Du lachst, weil ich Entferntes dir verkünde? Nicht meiner Rede, deinen augen glaube begegnen wird dir seiner leiche zug wenn deine füße dich zurücke tragen jetzt herold sprich und sage deinen auftrag herold wenn du verborgnes zu enthüllen weißt so kennst du ihn noch eh ich dir ihn sage johanna ich brauch ihn nicht zu wissen aber du vernimm den meinen jetzt und diese worte verkündige den fürsten die dich sandten könig von england und ihr herzoge bedford und gloster die das reich verwesen gebt rechenschaft dem könige des himmels von wegen des vergossenen blutes gebt heraus die schlüssel alle von den städten die ihr bezwungen wieder göttlich recht die jungfrau kommt vom könige des himmels euch frieden zu bieten oder blutgen krieg wählt denn das sag ich euch damit ihr's wisset euch ist das schöne frankreich nicht beschieden vom sohne der maria sondern karl mein herr und dauphin dem es gott gegeben wird königlich einziehen zu paris von allen großen seines reichs begleitet jetzt herold geh und mach dich eilends fort denn eh du noch das lager magst erreichen und botschaft bringen ist die jungfrau dort und pflanzt in orleans das siegeszeichen sie geht alles setzt sich in bewegung der Vorhang fällt. Ende von erster Aufzug.